Nacht liegt über dem Gutshof Neudeck. Auf dem Gutshof weht die Flagge des Reichspräsidenten und die Hausflagge auf Halbmast. Seit Stunden schon ziehen auf der Straße von Freistadt die Bewohner der umliegenden Dörfer heran, um heute dem Gutsherrn von Neudeck, unserem Feldmarschall von Hindenburg, unserem Reichspräsidenten, das letzte Ehrengeleit zu geben. Die Reichswehr ist aufmarschiert mit einem Bataillon Infanterie, mit Schwadronen Kavallerie, mit einer Batterie. Und unter unserem Schlosshof erstehen zwei Musikkapellen mit Spielmannszügen. Nun machen wir Abschied von dem Vater und Herrn dieses Hauses, indem wir ein letztes Vater unser beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr behüte deinen Ausgang und dein Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Das Musikchor marschiert nun im hellen Fackelschein ab, hinunter zum Roten Tor. Die Fahnen marschieren nach rechts, die Fahnen Hindenburgs, hinter ihnen die Ordensträger, der Chef des Stabes des Werkkreises 1, Oberst Höppner, trägt auf einem schwarzen Samtkissen den Feldmarschallstab und 6 Generalstabsoffiziere tragen Hindenburgs Orden, darunter den Blücherstern des Weltkrieges. Eisern steht die Truppe. Nun setzt sich langsam von 6 schwarz verhangenen Pferden gezogen die Lafette in Bewegung, die den Sarg aufnehmen soll. Eine Kriegsflagge bedeckt sie, sonst kein Schmuck. Und unten am Tor wartet schon ein Bataillon Reichswehr, 2 Schwadronenkavallerie, um sich an die Spitze dieses Zuges zu setzen. Ein Zug, der ganz Ostpreußen zu beiden Seiten der Straße spalierbildend und huldigend sehen wird. Dem Sieger von Tannenberg, dem Reichspräsidenten, dem Feldmarschall, dem großen Deutschen. Die Gesichter werden ernst. Der lange Trauerzug bewegt sich an uns vorbei. Kavalleriespitze ist vorüber.